Wir fahren mit dem Roller für den Parlament zu zählen. Ich werde bei dem Mal sein Amtsgeist gar nicht. Come on, do it. I think it's my mom.